Körperlos, womit Jack hier ist ein Blättchen. Für diese 60 Cent hab ich ein Händchen. Ich habe grad keinen Bock auf Menschen. Ich bin VIP, auch ohne Bändchen. Ich bin Parra, wenn ich heute wandern. So wie früher kämpf ich durch die Pandam, Pandam. Bratan, mach mal lieber langsam. Denn wenn wir kommen, macht es wieder bam, bam, bam, bam. Völlig drauf, durch den ganzen Club laufen. Und der ganze Club weiß, ihr könnt den ganzen Club kaufen, yeah. Im Club rauchen, bitte sagen, ich wär arrogant. Was? Aber tanzen zu Sherry Lady wie Shah Rukh Khan. Wenn ich will, darf ich alles verdammen. Wenn ich will, wird die Nacht wieder hell. Wenn ich will, mach ich Party wieder schnell. Red or black, the American Express. Wenn ich will, kauf ich alles verdammen. Wenn ich will, wird die Nacht wieder hell. Wenn ich will, mach ich Party wieder schnell. Lass die Leute feiern, doch ich feier mich so selbst, yeah, yeah. Wenn ich will, kann ich den ganzen Club kaufen. Wenn ich will, bleibst du mit den Jungs draus. Wenn ich will, mach ich heute 100.000. Und ich weiß, du würdest gerne mit mir tauschen. Ich bin geboren, um diesen Band zu lenken. Die Brille von dir, weil sie wieder blenden. Mit Kapital, bra, wer will uns testen? Geh und hol deine Mafia-Connection. Brata, mach mal lieber langsam. Wenn wir kommen, macht es wieder bam, bam, bam, bam. Wir sind nicht so wie die anderen. Und wenn du's besser kannst, dann heute fang an, bam, bam. Wenn ich will, kauf ich alles von deinem. Wenn ich will, wird die Nacht wieder leer. Wenn ich will, mach ich Party wieder schnell. Dress all black, the American Express, yeah, yeah. Wenn ich will, kauf ich alles von Janne. Wenn ich will, wird die Nacht wieder leer. Wenn ich will, mach ich Party wieder schnell. Lass die Leute feiern.